Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Dresden, 23. April 1790. Es freut mich, dass du auch unter den Anverwandten deiner Frau dich wohl befinden kannst. Dies ist ein Vorteil obendrein, den man nicht gerade vorauszusetzen hatte. Dein löbliches Vorhaben, Prinzessinnen zu verheiraten, wollen wir nach Möglichkeit befördern. Der Fürst Lippe ist ein beschränkter, aber gutmütiger Mensch, mit dem eine Prinzessin gewiss nicht übel leben würde. Um an ihn zu gelangen, ist Partei nicht mehr zu brauchen, weil er sich mit diesem entzweit hat. Aber wir wollen durch die Frau von Recke, die sich in Dessau aufhält, den Fürsten von Dessau, den ehemaligen Vormund des Fürsten Lippe, auf die Prinzessin aufmerksam machen lassen. Vielleicht ließe sich's auch mit dem Prinzen von Dessau machen. Graf Gessler spricht Frau von Recke in dieser Messe, und diesen wollen wir instruieren. Die verlangten Kompositionen für deine Frau lasse ich abschreiben. Von der Freude habe ich eine neue gemacht, weil die gedruckte zum Alleinsingen beim Klavier weniger brauchbar ist. Auch lege ich die gedruckte mit kleinen Abänderungen bei. Es ist mir lieb, dass du den vorgeschlagenen Mitarbeiter zu den Memoiren brauchen kannst. Schreib uns bald, welches Buch er nehmen soll. Über das Honorarium mach dir keine Sorgen, er ist mit 4 Talern zufrieden. Den Professor Schneider kenne ich schon durch eine Elegie auf den Kaiser, die viel Gutes hat und worin besonders die Hauptidee und der Ton des Ganzen glücklich ist. 1,5 bis 2 Dutzend von der Predigt kannst du für mich bestellen. Deine Ideen von Dorschen und Kunze waren mir unerwartet, freilich weißt du vielleicht nicht, dass Huber vor seiner Abreise seinen Entschluss zur Heirat deutlich erklärt hat. Ich weiß wohl, was sich im Allgemeinen gegen eine solche Heirat sagen lässt, aber ich liebe die allgemeinen Regeln nicht. In diesem einzelnen Falle halte ich es fürs Beste, dass beide zusammenkommen. Wenigstens könnte ich nichts tun, um es zu hindern. Meine Appellationssache wird durch die Kriegsgerüchte verzögert, sonst sind die Aspekten gut. Mich beim Vikariate anstellen zu lassen, hätte mir nichts geholfen. Es waren viel Hände danach, und jetzt mag ich nichts außer der Appellationsgerichtsstelle suchen. Du willst Politiker von mir wissen, das ist ein neuer Zug von dir. Vor der Hand wüsste ich dir nichts zu melden, als dass ich noch immer für den Frieden wetten würde, wenn ich alle einzelnen Data zusammennehme. Dein Fürst, der Herzog von Meiningen, ist jetzt hier beim Vikariate wegen einer Wechselschuld verklagt. Lebe wohl, nächstens mehr, ich werde unterbrochen. Viele Grüße von M. und D. und von uns allen an dein Weibchen, dein Körner.